Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 7. In dem perfekten Anarchisten sah Hauptinspektor Heat keinen Mitmenschen. Der war einfach ein toller Hund, dem man aus dem Wege gehen musste. Aus dieser Überzeugung heraus kam der Inspektor zu dem Schluss, es sei das Beste, diese Angelegenheit von den Schienen, auf denen sie in ein bedrohliches, unbekanntes Dunkel rollte, auf ein legales Abstellgleis namens Michaelis zu rangieren. Und er wiederholte ganz, als denke er immer noch gewissenhaft jener Frage nach mit der Bombe: »Nein, das möchte ich nicht sagen. Wer das war, werden wir vielleicht niemals herausbekommen. Es liegt aber auf der Hand, dass er irgendwas damit zu tun gehabt haben muss. Und was das war, können wir mühelos ausfindig machen. Sie glauben also, dass die Untersuchung in jene Richtung gehen sollte? Jawohl, Sir. Sind Sie davon ganz überzeugt? Ja, das bin ich, Sir. Das ist die richtige Spur.« »Dann möchte ich doch wissen, weshalb Sie vorher überhaupt nicht daran gedacht haben.« »Nicht daran gedacht«, wiederholte der Hauptinspektor mühsam. »Jawohl, nicht daran gedacht, bis Sie hier eingetreten sind. Sie wissen schon.« Der Hauptinspektor hatte das Gefühl, als erhitze sich die Luft zwischen seiner Haut und seinem Anzug. Eine ihm ganz unbekannte Empfindung. »Nun«, sagte er mit einer aufs Äußerste getriebenen Behutsamkeit, »falls es einen mir unbekannten Grund geben sollte, den Sträfling Michaelis nicht zu behelligen, dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich die Gendarmerie noch nicht auf ihn gehetzt habe.« Er brauchte so lange dazu, diesen Satz auszusprechen, dass die Ausdauer, mit welcher der Direktor ihn anhörte, geradezu bewunderungswürdig war. Die Antwort erfolgte prompt: »Ein solcher Grund ist mir nicht bekannt. Und nun passen Sie mal auf, Inspektor. Es ist einfach ungehörig, wie Sie hier um den heißen Brei herumstreichen. Anstatt mir zu helfen, lassen Sie mich im Dunkeln tappen. Ich bin wirklich erstaunt.« Er machte eine Pause und fügte dann milde hinzu: »Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass diese Unterredung außerdienstlich ist.« Seine Worte waren allerdings weit davon entfernt, den Hauptinspektor zu beschwichtigen. In diesem brannte der Zorn des düpierten Seiltänzers. Er war zutiefst in seiner Beamtenehre gekränkt. Man hatte am Seil gerüttelt, aber nicht etwa damit er sich das Genick breche, wie man ihm nun versicherte, sondern aus purem Übermut, als ob man ihm damit Angst machen könnte. Kriminaldirektoren kommen und gehen. Aber ein tüchtiger Hauptinspektor ist kein beliebig auswechselbares Büromöbel. »Na, warte, Bürschchen«, sagte er sich im Stillen und hielt die sonst stets umherwandernden Augen auf das Gesicht des Direktors geheftet. »Du kennst deinen Platz nicht. Und dein Platz wird auch dich bald nicht mehr kennen.« Der Schatten eines Lächelns spielte um den Mund des Direktors wie eine herausfordernde Antwort auf diesen unausgesprochenen Gedanken. Lässig und kühl machte er sich daran, noch einmal am Seil zu rütteln. »Kommen wir nun zu Ihren Erhebungen am Tatort, Inspektor«, sagte er. »Was haben Sie von dort mitgebracht?« Der Hauptinspektor hatte sich entschlossen, endgültig das Seil zu verlassen und landete auf der Erde, wo er sich umdüstert, aber rückhaltlos vernehmen ließ: »Eine Adresse«, sagte er und nahm dabei gemessen den versenkten blauen Tuchfetzen aus der Tasche. »Das ist ein Stück von dem Mantel, den der Bursche getragen hat, der da in die Luft geflogen ist. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass der Mantel nicht ihm gehört hat, vielleicht gar, dass er gestohlen worden ist. Bei näherer Betrachtung sieht es aber nicht so aus.« Der Hauptinspektor trat an den Tisch und glättete den Tuchfetzen sorgsam auf der Platte. Er hatte ihn aus dem ekelerregenden Häufchen in der Leichenhalle herausgefischt, weil zuweilen der Name des Schneiders innen am Kragen eingenäht ist. Daraus ergibt sich nur selten eine Spur, doch immerhin. Er hatte kaum erwartet, etwas Nützliches zu entdecken, keinesfalls aber war er darauf gefasst gewesen, nicht am Kragen, sondern sorgfältig an der Unterseite des Aufschlages angeheftet, ein rechteckiges Stück Stoff zu finden, auf dem mit Wäschetinte eine Adresse vermerkt war. Der Hauptinspektor zog die Hand weg, mit der er den Fetzen geglättet hatte. »Ich habe das Ding mitgenommen, ohne dass jemand es bemerkt hat. Das schien mir am besten, falls es gebraucht wird. können wir es jederzeit vorweisen.« Der Direktor hob sich ein wenig aus seinem Sessel und zog den Fetzen zu sich herüber. Längere Zeit betrachtete er ihn schweigend. Auf einem Stück Baumwolle waren der Name Bradstreet und die Nummer 32 mit Wäschetinte vermerkt. Er war ehrlich überrascht. »Sehr merkwürdig«, sagte er und sah Inspektor Heat an. »Warum ist er wohl mit einer angenähten Adresse herumgelaufen? Ich habe mal im Rauchsalon eines Hotels einen alten Herrn kennengelernt, der in alle Kleidungsstücke Namen und Adresse eingenäht hatte für den Fall, dass er von einem Unfall oder von einer plötzlichen Krankheit überrascht werden sollte«, berichtete Hauptinspektor Heat. »Er behauptete, 84 zu sein, sah aber viel jünger aus. Er sagte auch, er fürchte, plötzlich das Gedächtnis zu verlieren. Er habe davon in Zeitschriften gelesen.« Der Direktor unterbrach diese Reminiszenzen roh mit der Frage, ob über das Haus Bradstreet 32 etwas bekannt sei. Der Hauptinspektor, durch verwerfliche Kunstgriffe vom Hochseil auf den Boden gezwungen, hatte beschlossen, den Pfad der Aufrichtigkeit zu betreten. »Es ist ein Laden, Sir.« Der Direktor blickte den blauen Fetzen auf der Tischplatte an und wartete ergänzende Auskünfte ab. Als diese ausblieben, machte er sich daran, sie durch geduldig gestellte Fragen hervorzulocken. Er bekam also einen Begriff vom Gewerbe des Herrn Wurlock, von seinem Aussehen, und schließlich erfuhr er auch noch seinen Namen. Darauf trat eine Pause ein, und der Direktor, der den Blick hob, bemerkte, dass die Miene des Hauptinspektors sich belebte. Sie sahen einander stumm an. »Selbstverständlich wird der Mann nicht in den Listen des Dezernates geführt«, sagte der Hauptinspektor. »Hat einer meiner Vorgänger von dem gewusst, was Sie mir da eben gesagt haben?«, fragte der Direktor. Er stützte die Ellenbogen auf den Tisch und faltete die Hände vor dem Gesicht wie zum Gebet, nur blickte er nicht eben fromm drein. »Nein, Sir, gewiss nicht. Wozu auch? Von einem derartigen Mann kann man amtlich keinen Gebrauch machen. Es reichte völlig, dass ich ihn kannte und mich seiner auf eine Art bedienen konnte, die der Behörde Nutzen brachte.« »Und halten Sie es für vereinbar mit Ihrer Stellung, sich auf diesem privaten Wege Kenntnisse zu verschaffen?« »Selbstverständlich, Sir. Ich halte das durchaus für zulässig. Wenn Sie gestatten, Sir, möchte ich sagen, dass ich auf diesem Wege dorthin gelangt bin, wo ich bin, und dass man mich für einen Mann hält, der sein Handwerk versteht. Herr Wurlock ist meine Privatangelegenheit. Ein Bekannter von der französischen Polizei hat mir den Tipp gegeben, dass es sich bei ihm um den Agenten einer Gesandtschaft handelt.« »Private Bekanntschaft, private Informationen und privater Gebrauch davon. So sehe ich die Sache.« »Nun, dann möchte ich Sie mal ganz privat fragen, seit wann besteht denn Ihre private Beziehung zu diesem Gesandtschaftsagenten?« Die private Antwort des Inspektors auf diese Frage war so privat, dass sie nicht laut ausgesprochen werden konnte. »Als noch niemand daran gedacht hat, dass du jemals auf diesem Stuhl sitzen würdest.« Die sozusagen nicht private Antwort war allerdings genauer. »Zum ersten Mal habe ich ihn vor etwa 7 Jahren gesehen, anlässlich des Besuches zweier kaiserlicher Hoheiten und des Kanzlers. Ich war mit den Sicherheitsmaßnahmen betraut worden. Baron Stott-Wartenheim war damals der Gesandte, ein sehr nervöser alter Herr. Eines Abends, 3 Tage vor dem geplanten Bankett in der Guildhall, ließ er mich rufen. Er versicherte, dass er das vollste Vertrauen zu unserer Polizei und zu meinen Fähigkeiten habe, doch sei soeben ein Mann aus Paris eingetroffen, dessen Informationen er den allergrößten Wert zumesse. Ich sprach etwa 5 Minuten lang mit dem Mann, und was er zu sagen hatte, überraschte mich aufs Höchste. Dann nahm mich der Baron auf die Seite und erging sich in Lobeshymnen auf ihn, und als ich mich wieder umwandte, entdeckte ich, dass der Kerl wie ein Geist verschwunden war. Höchstwahrscheinlich sind wir dadurch am Tage des kaiserlichen Besuches in der Stadt vor großen Unannehmlichkeiten bewahrt worden. Aus irgendeinem Grunde brachte ich den Gedanken an diesen Kerl nicht aus dem Kopf, und als ich das nächste Mal dienstlich in Paris zu tun hatte, erkundigte ich mich bei meinem Bekannten in der Pariser Polizei nach ihm. Dieser Bekannte sagte, nach ihrer Beschreibung muss es sich um einen Verbindungsmann zum Roten Komitee handeln. Er behauptet von Geburt Engländer zu sein und wir glauben, dass er schon seit einigen Jahren als Agent einer der ausländischen Gesandtschaften in London arbeitet. Nun fiel mir alles wieder ein. Es war der Kerl, den ich im Ankleidezimmer des Barons Stott Wartenheim gesehen hatte, derselbe, der so plötzlich verschwunden war. Ich bestätigte meinem Bekannten, dass er recht habe, der Bursche sei ein Geheimagent, ich wisse es genau. Eines Abends betrat ich seinen Laden, stellte mich vor und erinnerte ihn an unsere erste Begegnung. Er zuckte mit keiner Wimper. Er sagte, er habe sich verheiratet und sei sesshaft geworden, und jetzt wünsche er nichts weiter als ungestört seine bescheidenen Geschäfte zu betreiben. Ich übernahm es, ihm zu versprechen, dass die Polizei ihn unbehelligt lassen würde, solange er nicht gerade einen Skandal errege. Das nun war für ihn von Wert, denn ein Wink von uns an die Zollbehörde hätte gereicht. Man hätte in Dover die kleinen Pakete geöffnet, die er aus Brüssel und Paris bekam, und das wiederum hätte zu Beschlagnahme und Strafverfolgung geführt. Ein sehr gefährdetes Gewerbe, bemerkte der Direktor. Warum hat er sich denn gerade darauf verlegt? Der Hauptinspektor hob mit gleichgültiger Verachtung die Brauen. Wahrscheinlich kennt er irgendjemanden auf dem Kontinent, der mit solchen Artikeln handelt. Jedenfalls würde es ganz zu ihm passen, er ist ein fauler Hund. Ebenso faul wie die anderen. Welche Gegenleistung erhalten Sie dafür, dass Sie Ihre schützende Hand über ihn halten? Der Inspektor fühlte keine Neigung, sich über den Wert von Herrn Wurlocks Diensten zu verbreiten. Einem anderen als mir würde er nicht viel nützen. Man muss schon eine Menge wissen, ehe man Kapital aus so einem Mann schlagen kann. Ich habe Verwendung für die Art von Tipp, die er geben kann, und wenn ich ganz bestimmte Informationen brauche, kann er sie mir für gewöhnlich geben. Der Hauptinspektor versank plötzlich ins Grübeln, und der Direktor unterdrückte ein Lächeln, denn ihm kam in den Sinn, dass Hauptinspektor Heath sein Renommee wenigstens zum Teil dem Geheimagenten Wurlock zu verdanken haben könne. Er ist übrigens auch noch auf andere Weise nützlich. Die Kriminalbeamten, die auf den Bahnhöfen von Victoria und Charing Cross Dienst tun, haben Anweisung, jeden zu überwachen, den sie in seiner Begleitung sehen. Meistens ist er es nämlich, der die Neuankömmlinge in Empfang nimmt und sich auch später noch um sie kümmert. Das scheint seine besondere Aufgabe zu sein. Wenn ich mal dringend eine Adresse brauche, kann ich sie immer von ihm bekommen. Ich schicke ihm ein Briefchen ohne Unterschrift und er antwortet mir in gleicher Weise an meine Privatadresse. Von Zeit zu Zeit hatte der Direktor beinahe unmerklich genickt. Der Hauptinspektor fügte nun noch hinzu, dass er zwar nicht glaube, Herr Wurlock werde vom Internationalen Revolutionsrat ins Vertrauen gezogen, doch sei kein Zweifel daran, dass man ihm wohlgesinnt sei. Er hat mir noch immer einen brauchbaren Hinweis geben können. Wenn ich das Gefühl hatte, es bereite sich irgendwas vor, schloss er. Der Direktor sagte mit Bedeutung, diesmal hat er sie im Stich gelassen. Diesmal habe ich aber auch nichts derartiges erwartet. Habe ihn nicht um Auskunft gefragt und er konnte mir also nichts sagen, entgegnete Hauptinspektor Heath. Schließlich gehört er nicht zur Polizei. Wir bezahlen ihn ja nicht. Nein, murmelte der Direktor. Bezahlt wird er von einer fremden Macht, in deren Diensten er Spionage treibt. Ein solcher Mann darf für uns gar nicht existieren. Ich muss meine Arbeit auf meine eigene Weise verrichten können, erklärte Hauptinspektor Heath. Wenn es nötig wäre, würde ich mich auch mit dem Teufel einlassen und die Folgen auf mich nehmen. Es braucht nicht jeder alles zu wissen. Ihr Begriff von Geheimhaltung scheint darin zu gipfeln, dass Sie Ihren Behördenchef im Dunkeln lassen. Das geht denn doch ein wenig weit, wie? Der Mann wohnt wohl über seinem Laden? Wer? Wurlock? Oh ja, er wohnt über seinem Laden und seine Schwiegermutter wohnt wohl auch da. Steht das Haus unter Beobachtung? Lieber Himmel, nein, das ginge nicht. Gewisse Leute, die dort gelegentlich hinkommen, werden überwacht. Ich glaube übrigens, dass er von diesem Anschlag keine Ahnung gehabt hat. Und wie erklären Sie sich das hier? Der Direktor wies mit dem Kopf auf den Stofffetzen, der vor ihm auf dem Tisch lag. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären, Sir. Da gebe ich mich einfach geschlagen, da tappe ich im Dunkeln. Der Hauptinspektor machte diese Eingeständnisse mit dem Freimut eines Menschen, der weiß, dass sein Ruf unerschütterlich wie auf einen Fels gegründet ist, jedenfalls nicht im Augenblick. Ich bin der Ansicht, dass sich am Ende Michael Ellis als derjenige erweisen wird, der von allem am meisten gewusst hat. So? Jawohl, Sir. Denn was die anderen in der fraglichen Zeit getrieben haben, ist mir bekannt. Der Direktor sah ihn scharf an und erhob sich dann unvermittelt, als habe er sich zu einer bestimmten Handlungsweise entschlossen. Tatsächlich war er gerade diesen Augenblick einer starken Versuchung erlegen. Der Hauptinspektor wurde entlassen und aufgefordert, am folgenden Morgen zu weiteren Beratungen dieses Falles bei seinem Vorgesetzten zu erscheinen. Kaum war er allein, als er auch schon nach seinem Hut griff und ihn aufsetzte. Dies vollbracht, ließ er sich wieder in den Sessel fallen, um die ganze Angelegenheit einmal mehr zu durchdenken. Da er aber bereits entschlossen war, dauerte das nicht lange. Und ehe Hauptinspektor Heath seinen Heimweg ganz zurückgelegt hatte, verließ auch der Direktor das Gebäude. 7. Der Direktor stapfte durch ein kurzes, enges Gässchen, das einem feuchten, schlammigen Graben glich. Dann kreuzte er eine sehr breite Straße und betrat ein öffentliches Bauwerk, wo er den jungen, unbesoldeten Privatsekretär einer gewichtigen Persönlichkeit ins Gespräch zog. Dieser hellhäutige, glattgesichtige junge Mann, dessen sorgfältig gezogener Mittelscheitel ihm das Aussehen eines etwas hoch aufgeschossenen, adretten Schulknaben verlieh, begegnete der Forderung des Direktors mit zweifelndem Blick und antwortete ihm etwas kurzatmig: »Wird er Sie empfangen wollen?« »Es ist wegen der Greenwich-Sache. Auch das noch. Er hat sich ganz schön über Sie geärgert, aber wenn Sie unbedingt wollen, will ich mal nachfragen. Tun Sie das doch, das ist brav«, sagte der Direktor. Der unbesoldete Sekretär bewunderte diesen Mut. Er setzte eine harmlose Miene auf und trat mit der Selbstverständlichkeit eines verwöhnten Kindes ein. Gleich darauf kam er wieder zum Vorschein und nickte dem Direktor zu, der durch die für ihn aufgehaltene Tür ging und sich nun mit der gewichtigen Persönlichkeit im gleichen Zimmer befand. Von mächtiger Statur, mit einem länglichen, blassen Gesicht, das sich nach unten zu einem imposanten Doppelkinn verbreiterte und dessen fast eiförmiger Umriss von den Fransen des grauen Backenbartes verziert wurde, so machte die gewichtige Persönlichkeit den Eindruck, in permanenter Ausdehnung begriffen zu sein. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch die, vom Standpunkt des Schneiders gesehen, beklagenswerten Querfalten in dem hochgeschlossenen Rock, dessen Knöpfe auf dem Punkt schienen, abgesprengt zu werden. »Ich möchte wissen, ob dies der erste in einer Reihe von Sprengstoffanschlägen gewesen ist«, begann er sogleich mit tiefer, voller Stimme. »Bitte keine Einzelheiten, dafür fehlt mir die Zeit.« »Nein, soweit man auf dieser Welt überhaupt etwas mit Bestimmtheit sagen kann, darf ich Ihnen versichern, dass es sich nicht so verhält. Aber Ihr da drüben«, sagte der große Mann und wedelte verächtlich mit der Hand gegen ein Fenster, das auf die breite Straße ging, »verfolgt mit Euren Versicherungen offenbar einzig das Ziel, den Innenminister wie einen Esel dastehen zu lassen. Es ist noch keinen Monat her, da hat man mir hier in diesem gleichen Zimmer versichert, dass ein Vorfall wie der heutige ganz undenkbar sei.« Der Direktor blickte gelassen zum Fenster hinüber. »Sie erlauben vielleicht den Hinweis, Sir Ethelred, dass ich bislang noch keine Gelegenheit gehabt habe, Ihnen Versicherungen gleich welcher Art zu geben.« Die hochmütigen Augen hefteten sich nunmehr auf den Direktor, sehr wahr. bekannte die tiefe, warme Stimme. »Ich hatte Heat kommen lassen. Sie sind ja da drüben noch ziemlich neu. Wie geht es Ihnen denn in Ihrem Amt?« »Ich darf wohl sagen, dass ich jeden Tag etwas dazulerne. Versteht sich, ich hoffe sehr, es macht sich.« »Besten Dank, Sir Ethelred. Auch heute habe ich etwas dazugelernt. Ja, noch innerhalb der letzten Stunde. Die Greenwich-Affäre zeigt gewisse Merkmale, die man für gewöhnlich nicht bei einem anarchistischen Anschlag feststellen kann, selbst nicht bei genauestem Hinsehen. Und deshalb bin ich hier.« Der große Mann winkelte die Arme an und stemmte die Handrücken in die Hüfte. »Aha! Fahren Sie fort, aber keine Einzelheiten, bitte erlassen Sie mir die Einzelheiten. Ich will Sie keinesfalls mit Einzelheiten behelligen, Sir Ethelred«, begann der Direktor gelassen und zuversichtlich seinen Vortrag. Sir Ethelred öffnete seinen breiten Mund, in den die Nase wie in eine Höhle neugierig hineinzuschauen versucht schien, und grollte gedämpft. »Diese Leute sind wirklich ganz und gar unmöglich. Was denken Sie sich eigentlich dabei, Ihre Tartaren-Methoden hier einzuführen? Da hat ja selbst ein Türke bessere Manieren.« »Sie vergessen, Sir Ethelred, dass wir streng genommen bislang noch nichts Genaues wissen. Richtig. Aber wie würden Sie es nennen? Kurz, bitte. Schamlose Frechheit, die nachgerade kindisch wird. Wir können uns aber nicht den Streichen unartiger Kinder aussetzen«, sagte die gewichtige Persönlichkeit und dehnte sich noch ein wenig mehr. Der hochmütige, matte Blick traf mit vernichtender Kraft den Teppich vor den Füßen des Direktors. »Man muss Ihnen in dieser Sache kräftig auf die Finger klopfen. Wir müssten imstande sein, was haben Sie sich gedacht, ganz allgemein? Keine Einzelheiten, bitte.« »Jawohl, Sir Ethelred. Die Welt ist unvollkommen und daher kam mir, sobald ich erkannt hatte, um was es sich hier handelt, der Gedanke, dass besondere Geheimhaltung zu empfehlen sei. Darum bin ich hier.« »Daran haben Sie recht getan«, sagte die gewichtige Persönlichkeit zustimmend und blickte befriedigt auf ihr Doppelkinn herab. »Es freut mich, dass in Ihrer Behörde jemand auf den Gedanken kommt, den Minister gelegentlich auch mal etwas wissen zu lassen.« Der Direktor erlaubte sich belustigt zu lächeln. »Ich bin der Ansicht, dass es besser wäre, in diesem Stadium der Untersuchung nicht Heat. Ist wohl ein Esel, was?« ließ sich der große Mann mit lebhafter Abneigung vernehmen. »Aber durchaus nicht. Bitte legen Sie meine Bemerkung nicht auf diese Weise aus, Sir Ethelred. Das wäre ungerecht. Was also sonst? Ist er vielleicht zu schlau? Beides nicht, jedenfalls nicht im Allgemeinen. Das Gerüst, auf das meine Vermutungen sich stützen, hat er geliefert. Das Einzige, was ich selbst herausgebracht habe, ist, dass er diesen Mann wie sein Privateigentum verwendet. Wer wollte ihm das auch verübeln? Er ist ein alter, erfahrener Beamter. Er sagte mir ins Gesicht, dass er zu seiner Arbeit Werkzeuge brauche. Mir ist dann der Gedanke gekommen, dass dieses spezielle Werkzeug doch vielleicht dem gesamten Dezernat zur Verfügung gestellt werden und nicht länger in Heats Privatbesitz verbleiben sollte. Tja, und was wollen Sie nun machen?« »Zunächst möchte ich sagen, dass es nur ein schwacher Trost ist, sagen zu können, irgendwelche Gewaltakte, Sachbeschädigung oder Totschlag, würden gar nicht von den Anarchisten verübt, sondern mit Genehmigung der Behörden von nicht näher bezeichneten Bösewichtern. Derartiges geschieht vermutlich viel häufiger, als wir annehmen. Weiter. Wenn fremde Regierungen solche Leute hier bei uns beschäftigen, dann stört das unser Überwachungssystem. So ein Agent kann viel rücksichtsloser vorgehen als der bedenkenloseste Verschwörer. Ihn bindet gar nichts, weder besitzt er jenen Rest von Glauben, der die Voraussetzung des Unglaubens ist, noch jenes Gefühl für Recht und Unrecht, ohne dass es keine Ungesetzlichkeit gibt. Drittens, wenn derartige Agenten sich unter jene revolutionären Gruppen mischen, die hier zu beherbergen man uns vorwirft, dann hört jegliche Gewissheit auf. Vor einiger Zeit hat Hauptinspektor Heat Ihnen eine beruhigende Versicherung abgegeben. Diese Versicherung ist nicht im Mindesten leichtsinnig ausgesprochen worden und doch passiert heute ein Malheur. Ich nenne es ein Malheur, denn ich möchte die Behauptung wagen, dass derlei sich nicht wiederholen wird. Wir haben es hier nicht mit einem umfassenden Operationsplan zu tun. Gerade in den erstaunlichen und rätselhaften Eigentümlichkeiten, die Hauptinspektor Heat so verblüffen, sehe ich das Bezeichnende dieses Falles. Ich enthalte mich aller Einzelheiten, Sir Ethelred. Die Persönlichkeit vor dem Kamin hatte andächtig zugehört. »Ganz recht. Fassen Sie sich so knapp Sie können.« Der Direktor deutete durch eine ehrerbietige Geste an, dass er bestrebt sei, sich kurz zu fassen. »Die Ausführung dieses Anschlages lässt so viel Dummheit und Unsicherheit erkennen, dass ich große Hoffnungen habe, ihm auf den Grund zu kommen und dort etwas anderes als einen unzurechnungsfähigen Fanatiker zu finden. Zweifellos war die Sache geplant.« Der eigentliche Täter scheint bei der Hand zum Tatort geführt und dann dort eilig sich selbst überlassen worden zu sein. Das lässt darauf schließen, dass man ihn zwecks Ausführung dieses Anschlages aus dem Ausland verschrieben hat. Es drängt sich auch die Annahme auf, dass er nicht genügend Englisch sprach, um nach dem Weg zu fragen, falls man nicht gar die fantastische Theorie akzeptiert, es habe sich um einen Taubstummen gehandelt. Ich frage mich aber, das führt zu weit. Er ist offenbar durch einen Zufall ums Leben gekommen, vermutlich nicht einmal durch einen unvorhersehbaren Zufall. Doch bleibt ein kleiner, ganz außergewöhnlicher Umstand bestehen, dass nämlich ebenfalls durch einen Zufall die Adresse in seiner Kleidung gefunden wurde. Das ist ein so unglaublicher Zufall, dass seine Aufklärung uns gewiss den Schlüssel zu der ganzen Angelegenheit liefern wird. Anstatt nun Heat die Untersuchung weiterführen zu lassen, beabsichtige ich die Lösung selber, ich meine ganz allein, dort zu suchen, wo sie vielleicht zu finden ist, nämlich in einem gewissen Ladengeschäft in der Brad Street und bei einem recht undurchsichtigen Herrn, der seinerzeit für den seligen Baron Stott Wartenheim, den Gesandten einer Großmacht beim Hofe von St. James, als Agent tätig gewesen ist. Der Direktor verstummte und fügte gleich darauf hinzu, »Diese Kerle sind eine wahre Landplage.« Um den matten Blick bis zur Person des Sprechenden heben zu können, hatte der große Mann am Kamin nach und nach den Kopf immer weiter in den Nacken gelegt, was ihm ein ungemein hochmütiges Aussehen verlieh. »Und warum wollen Sie das nicht Heat überlassen?« »Weil er ein alter Beamter ist, er sieht es als seine Aufgabe an, aufgrund einiger weniger Anhaltspunkte, die sich bei der Tatortbesichtigung ergeben haben, möglichst viele prominente Anarchisten zu belasten. Ich dagegen wäre seiner Ansicht nach darauf aus, die Unschuld dieser Leute zu beweisen. Ich versuche Ihnen diese verzwickte Angelegenheit so deutlich als möglich darzustellen, ohne mich in Einzelheiten zu verlieren. Das also würde er denken, wie?« murmelte das stolze Haupt Sir Ethelreds von luftiger Höhe herab. »Ich fürchte ja. Überdies möchte ich freier Hand haben, freiere Hand jedenfalls, als es angezeigt wäre, dem Hauptinspektor zuzugestehen.« »Gewiss«, stimmte der große Mann vor dem Kamin zu. »Bringen Sie heraus, so viel Sie können, und tun Sie es ruhig auf Ihre eigene Manier. Es ist keine Zeit zu verlieren, ich muss heute Abend noch aufbrechen«, sagte der Direktor.